Aufgabe: Wortdosen werfen. Immer drei Dosen ergeben zusammen ein Wort. Lies die Wörter in den Dosen. Welche Dosen musst du treffen, damit sie zusammen ein Wort ergeben? Kreuze die passenden Dosen an.